In der Verhandlung zwischen den USA und der Europäischen Union ist gerade ein Freihandelsabkommen mit dem Namen TAFTA. Wir gehen davon aus, dass nationales Recht davon betroffen ist und auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, weil ein wesentliches Element der sogenannte Investitionsschutz für Unternehmen ist. Das heißt, das Abkommen wird die Möglichkeit beinhalten, von Unternehmen aus, die im Rahmen des Verbundes ansässig sind, des Freihandelsabkommens, Nationen und ihre demokratisch verfassten Gesetze zu verklagen auf Schadensersatz. Und das ist, denke ich, eine Aushebelung demokratischer Grundrechte in ganz großem, breitem Stil zugunsten von international operierenden Konzernen, die wir Piraten, und nicht nur wir Piraten, die wir eigentlich alle nicht hinnehmen dürfen.